Thema: Lesen. Äußern Sie sich über die folgenden Bilder und nehmen Sie dabei Stellung zum genannten Thema. Gehen Sie dabei auf die folgenden Punkte ein. Welche Situation ist hier dargestellt? Welches Problem wird angesprochen? Was denken Sie über das geschilderte Problem? Für Ihren Vortrag haben Sie ca. 5 Minuten Zeit. Muster. Die Bilder haben das gemeinsame Thema Lesen. Unterschiedlich sind aber die Formen und die Medieninhalte. Das Bild links zeigt einen Geschäftsmann, der morgens unterwegs ins Büro die Zeit in der Straßenbahn nutzt, um die aktuellen Wirtschaftsnachrichten in der Zeitung durchzulesen. Das ist sein Fachgebiet und er muss über die aktuellen Börsenkurse informiert sein. Er kauft jeden Morgen diese Tageszeitung am Zeitungskiosk um die Ecke. Obwohl er sich hauptsächlich für Handel, Finanzen und Wirtschaft interessiert, überfliegt er auch innen- und außenpolitische Nachrichten und natürlich den Wetterbericht. Er durchblättert die Zeitung, liest den Leitartikel, ab und zu die Sportmeldungen, doch an Klatsch und Tratsch hat er kein Interesse. Vielleicht gibt es in einer seriösen Tageszeitung wie der, die er in der Hand hält, gar keine Boulevardnachrichten. Der Fahrgast neben ihm tut wahrscheinlich dasselbe, nur auf seinem Handy. Er liest ein Newsportal, das heißt eine Online-Zeitung, die im Netz veröffentlicht wird. Im Gegensatz zu den Printzeitungen haben Nachrichtenportale den Vorteil, dass sie weltweit abrufbar und kostenlos sind. Dafür sind sie aber voll mit Werbung, da sie sich größtenteils durch Werbung finanzieren. Die Artikel sind hier oft durch Kurzvideos und Kommentare ergänzt. Praktisch sind Online-Zeitungen vor allem, weil sie überall digital verfügbar sind und ihre Herstellung die Umwelt nicht belastet. Eine Tageszeitung auf dem Display spart noch dazu in der Straßenbahn Platz, das sieht man eindeutig auf dem Foto, und der Inhalt ist vor neugierigen Blicken gesichert. Ich meine, es geht doch niemanden was an, was ich da lese. Wir wissen wohl alle, dass nicht jeder seine Neugier zügeln kann und ständig auf das Display seines Sitznachbarn blickt. Auf Bild 2 sieht man die großen Bücherregale im Lesesaal einer Universitätsbibliothek und eine Studentin, die damit beschäftigt ist, Fachliteratur für ihr Referat zu suchen. In der UB stehen den Bibliotheksbesuchern Printmedien und immer mehr elektronische Medien zur Verfügung. Bestimmte Medienarten, sehr alte Bücher, Wörterbücher oder Landkarten, können aber nicht ausgeliehen werden. Daher können Studierende diese nur im Lesesaal benutzen. Die Lesesäle der UB haben eine einzigartige Atmosphäre. Viele verbringen besonders in der vorlesungsfreien Zeit den ganzen Tag hier, weil sie zu Hause nicht lernen können oder wollen. Jeder ist in seine Lektüre vertieft, bereitet sich auf eine Prüfung vor oder tut zumindest so, als ob er lernt. Nur das Geräusch der Kopierer oder das plötzliche Läuten eines Handys unterbricht die Stille in der Bibliothek. Und da es im Winter dort ganz schön kalt sein kann, verteilen die Bibliothekare bei uns in der UB warme Decken. Wenn ich doch zu Hause lernen möchte, kann ich natürlich die nötigen Medien kopieren, drucken, scannen und entleihen. Dazu brauche ich nur einen Bibliotheksausweis. Vor Ablauf der Leihfrist schickt mir die Bibliothek eine Erinnerungsmail, und ich muss die ausgeliehenen Medien zurückbringen. Ich kann es kaum erwarten, die Bibliothek meiner Uni zu entdecken.